Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Cambridge Analytica, das ist der Name eines Unternehmens, das angeblich Einfluss genommen hat auf zwei große Abstimmungen. Zum einen auf die Präsidentenwahl in den USA und zum anderen auf das Brexit-Votum in Großbritannien. Ob diese Aktionen tatsächlich das Zünglein an der Waage gespielt haben, lässt sich nur schwer beurteilen. Nun hat sich aber ein ehemaliger Mitarbeiter zu Wort gemeldet. Der Whistleblower Chris Wiley packte Details aus. Frage an meinen Kollegen Maximilian Schönherr, was ist denn hier passiert, was nicht schon vorher bekannt war? Also vorher war bekannt, dass hinter Cambridge Analytica eine Firma steckt, die davon lebt, mit Computerdaten auf Politik Einfluss zu nehmen, und zwar von rechts. Mit den Äußerungen des Programmierers Chris Wiley gegenüber dem Observer in der New York Times konkretisieren sich die Vermutungen nicht nur, sondern sie bekommen eine völlig neue Dimension. Wir wissen jetzt, dass nicht 270.000 Facebook-Profile statistisch analysiert wurden, das ist die Zahl, die bisher kursiert hat, sondern etwa 50 bis 60 Millionen, das sind über 5% der kompletten Facebook-Gemeinschaft. Woher kamen denn diese ursprünglichen 270.000 Datensätze und wie sprang dann diese Zahl auf über 50 Millionen? Spannende Geschichte. Ein Psychologe an der Universität von Cambridge in England, Alexander Cogan, trat vor ungefähr 5 Jahren an Facebook heran, um konkret auf Mitglieder zuzugehen, und zwar mit Hilfe einer eigens dafür programmierten App namens This is Your Digital Life. Facebook ist wie Twitter und andere soziale Netze wenig freizügig, aber für akademische Zwecke wird das immer wieder mal zugesagt. 270.000 vorwiegend US-amerikanische Facebook-Mitglieder willigten ein, die App zu installieren und damit einen Einblick in ihr digitales soziales Leben zu geben. Was Facebook offenbar nicht mitbekam oder nicht so genau wissen wollte, war, dass die App sich dann auch an die Freunde und Freunde der Freunde, also das ganze Netzwerk, gewandt hat und die Daten von eben mal 300 mal mehr Personen auslas, eben diesen 50 bis 60 Millionen. Die wussten natürlich davon nichts. Damit hatte nun erst einmal ein Wissenschaftler diesen riesigen Datensatz. Wie gelangte die Information dann aus der akademischen Forschung an eine Privatfirma? Also der Akademiker hat schon eine Privatfirma, für die er forscht, mit sozusagen psychologische Profile aufzubauen, um soziale Strukturen zu erkennen. Aber er kannte auch den jetzigen Whistleblower und die beiden haben dann sich die Daten übergeben. Facebook erfuhr das schon vor einiger Zeit und bestand darauf, dass die Daten gelöscht wurden. Die waren also inzwischen bei dieser Privatfirma Cambridge Analytica. Aber Facebook konnte das nie nachhalten, hat es auch nicht. Wie sollte es auch gehen? Jedenfalls der Chef von Cambridge Analytica, Alexander Nix, hat jetzt gesagt, man habe die natürlich gelöscht, während Christopher Wiley dem widerspricht, von wegen, wer wäre so blöd, so einen Datensatz wegzugeben, wenn das ganze Firmenkonzept darauf aufgebaut ist. Er selbst habe die Daten ja ausgewertet. Welche Daten wurden denn da überhaupt abgeschöpft? Bloß Profilnamen oder tatsächlich auch mehr? Also wer Facebook von innen kennt, Facebook hat viele Parameter, wie ich sehr schnell von jemandem rauskriegen kann, wie er tickt. Also heute hat mich schon wieder jemand mit dunkler Hautfarbe angespuckt. Gestern habe ich ein Foto gepostet von einem Burger, der $2 oder 2 Euro gekostet hat. Solche Leute kann ich ansprechen, indem ich sage, ich schmeiße hier einige Leute aus Ethnien aus dem Staat heraus und ich unterstütze die Landwirtschaft so, dass die Kühe inzwischen Burgerfleisch abgeben können, was dann bei $1 liegt statt bei $2. Jedenfalls, die gefällt mir Klicks gehören dazu und was jetzt herauskam, ist offenbar auch, dass Chats ausgelesen werden konnten. Man kann mit sehr wenig Daten, eigentlich ungefähr mit 10 Daten, sagt man so in der statistischen Welt, bereits sehr komplette Personenprofile abgrasen. Und dass bei Cambridge Analytica nicht nur Datenanalyse betrieben wird, sondern auch Webseiten und Blogs entwickelt werden, um die Beeinflussung dann rund zu machen, das war auch neu. Hat der Fall denn nun auch politische Auswirkungen? Der hat große politische Auswirkungen und zwar gibt es jetzt Druck auf Facebook von seitens der Politik in Großbritannien und in den USA. Das Abernten von persönlichen Daten ohne Einverständnis der Betroffenen ist in beiden Ländern strafbar. Facebook selbst reagierte bisher unsicher. Man löschte zum Beispiel hektisch auch das Konto des Whistleblowers. Der Chef von Cambridge Analytica wird jetzt wegen Falschaussage vor dem britischen Parlament belangt. Seine Firma hat jetzt vergeblich eine einstweilige Verfügung gegen den englischen Fernsehsender Channel 4 erwirken wollen, der heute Abend um 8 eine Sondersendung mit verdeckten Aufnahmen dazu bringt. Vielen Dank, Maximilian Schönherr, über die abgeschöpften Profildaten des sozialen Netzwerkes Facebook.